Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt, ich habe große Schuld und möchte gerne mit euch reden, die ihr sagt, ja, ich habe große Schuld. Ich habe das und das gemacht und das belastet mich so sehr, vielleicht schon seit Jahren. Ich kann damit gar nicht zurechtkommen und ich weiß nicht, wie ich diese Schuld irgendwann von mir wieder loskriegen soll. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, darüber sprechen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht ist Frank und Frank ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Hallo Frank. Hallo. Welche Schuld belastet dich so sehr? Tja, ich habe 1991 in der Kneipe eine Schlägerei bekommen. Und da war jetzt der andere Liegebliebensgeweih gestorben, ja. Was heißt die Schlägerei bekommen? Du hast eine Schlägerei angezettelt? Ja, ich habe zuerst geschlagen, ja. Mhm. Und dabei ist der Mann, der Mensch, mit dem du dich geschlagen hast, danach ist er gestorben? Ja, der ist irgendwann mal liegen geblieben und mit dem Knie falsch aufgekommen und ist liegen geblieben, war tot, ja. Mhm. 91? 1991, ja. Ja. Wie ist es überhaupt zu diesem Streit gekommen? Ja, das war eine... Das heute sage ich, das ist in der Palie gewesen. Also der stand neben mir und hat mir seinen Ellenbogen in den Rippen reingehauen und mich am Arm und so weiter und so fort. Ich habe sich mal so in Ruhe lassen. Warum hat er das gemacht? Einfach so? Ja, weiß ich nicht. Das hat er mir nie gesagt, das konnte er mir nicht mehr sagen. Weil er ging mir einfach um Keks und immer wieder den Ellenbogen in den Rippen reingehauen, lass mich in Ruhe. Siehst du dann, so kennst du ja dann, verschüttet man da Bier und so weiter und so fort. War der Mann sehr besoffen? Eigentlich weniger, aber ich war dafür umso besoffen. Ach so. Ich habe damals 2,78 Kubille gehabt. Mhm. Und und irgendwann habe ich dann gesagt, pass auf, letztes Mal, dann nächstes Mal ist Ohrfeige. Mhm. Naja, und dann kam es das nächste Mal, dann gab es die Ohrfeige, dann hat er natürlich klar, hat er sich gewehrt. Mhm. Und dann haben wir natürlich irgendwann mal die schönste Schlägerei gehabt. Naja. Und dann gab es früher in den Theken noch diese, an den Füßen, wo man die Füße draufstellen konnte, diese silbernen Dinger. Ja, genau, ja. Und dann ist er irgendwann mit mir nicht draufgefallen. Mhm. Ja, und dann blieb der liegen. Für mich war der ohnmächtig und ich bin nach Hause gegangen. Ach so, du hast dann an dem Ort gar nicht mitbekommen, was Dramatisches da passiert ist? Nö, nee. für mich war der bewusstlos und ich habe da meinen Deckel bezahlt und bin nach Hause gegangen. Also mit Wasser versucht, den wach zu kriegen, aber das hat natürlich nicht mehr geklappt. Der ist also quasi an Ort und Stelle verstorben? Der ist sofort, der war sofort. Dann, wann und wie hast du das denn erfahren, dass dieser Mann tot ist? Ja, als ich nach Hause kam, schon die Polizei vor der Tür. Ach so. Aber da warst du sturztrunken. Hast du das da in dem Moment überhaupt realisiert? Nein, gar nicht. Haben die dich mitgenommen in die Ausnüchterungszelle? Aus die Ausnüchterungszelle gebracht und am nächsten Morgen habe ich gesagt, okay, ich bin nüchtern, dann könnte ich wieder rauslassen. Mhm. Dann sagte er, pass mal auf, wenn wir mit rauslassen, für die nächsten 10 bis 15 Jahre ist da wohl nichts. Sag ich, wie? Ja. Er sagt, du weißt, du hast gestern eine Schlägerei gehabt. Er sagt, du meinst die Rangelei? Ja, sagte die Rangelei, sagte der Typ ist aber tot. Wie hast du da empfunden in dem Moment? Ja, ich habe mir erstmal gesagt, für die nächsten 10 bis 15 Jahre brauchst du dir keine Sorgen zu machen, dass du wieder rauskommst. Naja, so cool denkt man ja auch nicht. Doch, das war... Das waren deine Gedanken im ersten Mal. Doch, dass die nächsten 10 bis 15 Jahre ich die Freiheit nicht mehr sehe. Du hast im ersten Moment an dich gedacht, nämlich dass du eingesperrt wirst. Du hast nicht daran gedacht, dass du ein Menschenleben zerstört hast und hast nicht an den. Daran konnte ich gar nicht denken. Das war für mich etwas, ich hab dem aber nicht geglaubt, bin ich ganz ehrlich. Ich habe gesagt, du spinnst, erzählst mir was. Ja. Und dann wurde ich den Wachrichter vorgeführt. Und da habe ich das auch noch nicht geglaubt. Erst als mein Anwalt dann kam, sagte, pass mal auf, dass er ist tot, sagte. Und sagte, da musst du jetzt nochmal mit leben, sagte er, ist tot, sagte, das ist nochmal eine Tatsache. Ja. Ne? Sagte, es war kein Mord, aber der Affe verlief wie für auf Mord, sagte, es ist kein Mord, sagte, weil du erstmal fast 3 Promille hattest, sagte. Zu was bist du verurteilt worden? Zu 8 Jahre, 4 Monate wegen Totschlag. Wie lange warst du im Knast? 8 Jahre, 4 Monate. 8 Jahre, 4 Monate. Mhm. Wie denkst du heute darüber? Wie denke ich heute darüber? Ich sag mal, ich wäre heute in der Lage, meine Faust zu machen, eine Tasche zu machen und rauszugehen, weil ich damals nicht konnte. Mhm. Weil damals konnte ich es war mir damals unmöglich, Millimeter zurückzuweichen. Mhm. Also du warst ein ziemlich aufbrausender Typ damals und dieses Aufbrausen ist noch verstärkt worden dadurch, dass du Alkohol getrunken hast. Durch natürlich, sicherlich durch das Alkohol, ja. meine Frage ging eigentlich noch in eine andere Richtung. Wie denkst du heute darüber? Was denkst du heute über diesen Menschen, über die Familie? Also ich kann ihn nicht mehr lebendig machen, das ist eine ganz klare Sache. Wie denke ich darüber? Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Situationen, da sage ich dann, okay, das war ich alleine schuld. Dann gibt es nach meiner Verhandlung gab es zum Beispiel bei Holzzeit und manchmal, er hätte mir ja nicht laufend seinen Arm in den Rippen reinhauen müssen, dann wäre es vielleicht auch nicht passiert. Nur die ganzen vielleicht und wenn und aber und hätte, wäre. Weißt du, Frank, aber wenn er dir 10-mal den Arm in die Rippe haut, ist das noch kein Grund dafür, das ist richtig, so zu reagieren, ne? Das ist richtig, ja. Natürlich, klar. Das weiß ich, das ist klar. Mit nicht im Kopf hätte ich wahrscheinlich nicht getan. Ja. Nur heißt ja diese Sendung heute, unser Thema heißt ja, ich habe oder ich trage eine große Schuld. Natürlich. Du hast deine Strafe, die vom Gesetz dir verhängt worden ist, abgesessen. Hast du dennoch dieses schwere Schuldgefühl in dir? Natürlich. Weil ich hab ja jemanden, der noch 2 Jahre jünger war, wie ich damals, praktisch erleben will. Ja, absolut. Ja. Also, hast du über diesen Mann irgendwas mal später erfahren? Wie der gelebt hat, ob der Familie... Nein, ich habe von dem gar nichts erfahren. Das heißt, du weißt auch nicht, ob der eine Familie hat, eine Frau, Kinder, weißt du alles gar nicht? Nee, ich weiß, dass er weder Frau noch Kinder hat. Das kam mir bei der Verhandlung raus. Aber ansonsten weiß ich von seinem Vorleben, weiß ich gar nichts. Ich kannte ihn auch nicht. Jetzt kannte ihn da keiner in dieser Kneipe. War ein wildfremder Mensch für dich? Es war für ihn ein wildfremder Mensch. Es war für alle ein fremder Mensch, weil es war meine Stammkneipe und es war für alle ein wildfremder Mensch. Das kannte ihn keiner. Hast du vor Gericht, wie hast du dich eigentlich dann dargestellt? Warst du reuig und hast gesagt, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich habe nur Alkohol getrunken und ich bin... Oder wie hast du dich dargestellt? Ich habe es nicht auf den Alkohol geschoben, weil ich sag mal, Alkohol ist kein Grund. Ich habe einfach nur zum Richter gesagt, okay, was soll ich sagen? Ich habe es gemacht und dann mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, man könnte ja zum Beispiel dazu sagen, es tut mir leid, klar, natürlich, aber was soll ich dem Richter jetzt sagen, warum ich es getan habe? Also ich habe gesagt, pass auf, ich bin ausgerastet. Es war nun mal so, ich habe es getan, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nee, natürlich nicht, aber natürlich hat es ein Gewicht, wenn man dann noch dazu sagt, dass man es irrsinnig bereut und fassungslos über sich selbst ist. Und, ja, natürlich, klar. Nee, aber weißt du, das war meiner Frage dem Richter eigentlich so relativ egal. Dem Richter war ich nur wichtig, ob ich das jetzt zugebe und wie das abgelaufen ist. Hast du in den Jahren danach im Knast oder vielleicht sogar heute noch, träumst du von dieser Tat? Ich könnte jederzeit die Tat rekonstruieren. Also ich sehe es eigentlich jedes Mal vor mir. Siehst du zum Beispiel blöd, wenn du zum Beispiel einen Krimi guckst und siehst so eine Szene, dann hast du das wieder vor Augen, das ist ganz klar. Ja. Damit muss ich den Rest meines Lebens vielleicht damit leben müssen. Ja, natürlich. Aber ich sag mal so, ich habe das Glück, ich lebe dabei aber noch. Was er natürlich nicht mehr. Du hast gerade gesagt, ich würde heute die Faust in der Tasche ballen und vielleicht gehen. Oder gehen, hoffentlich gehen, ja, wenn ich schon provoziert würde. Ist das jetzt eine Erkenntnis, die du dir selbst erarbeitet hast? Oder warst du auch in psychologischer Behandlung im Knast? Ich war im Knast im Psychologen beim Anti-Gewalt-Training. Ich muss dazu sagen, also die 8,5 Jahre Knast haben mir nicht geschadet. Ich habe im Knast meine Lehre gemacht. Ich habe im Knast mein Anti-Gewalt-Training im Hintermeer gebracht. Ja. Das hat mir alles viel gebracht, weil als ich im Knast kam, natürlich, wenn mir einer dumm kam, wurde ich gleich aggressiv, aufrausen, wie es immer war. Warst du denn vorher eigentlich schon in deinem Leben, vor diesem Verbrechen, vor dieser Tat, warst du da auch schon gewalttätig, aufbrausen, gab es Vorstrafen gar? Ich habe 2 Vorstrafen, die gewollt sind, ja. Ah ja. Und das war ja auch dann hinterher, wo ich dann in der 20. Gewalttraining kam, dann haben die das dann umgesetzt. Die haben umgedreht. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber irgendwie haben die Psychologen das geschafft, dass ich heute nicht ausrafte, sondern heute das auf die, meine ganze, also weil ich früher mit Aggressionen rausließ, dann mache ich heute mit schwarzem Humor. Ah ja. Also, natürlich nicht schlecht. Um nicht zu sagen, sogar sehr gut, ne? Wenn man das so hinkriegt. Ja, das hätte ich mir früher nie, wenn mir das früher erzählt hätte, gesagt, du bist bescheuert, dann werde ich nie können. Ja gut, aber wenn das Ergebnis des Anti-Gewalt-Trainings ist, ist es ja wunderbar. Das war das Ergebnis. Würde ich gerne nochmal fragen zu dem Opfer. Macht man sich Gedanken über das Umfeld des Opfers? Hast du dir Gedanken gemacht, na, vielleicht, der hat ja auch eine Mutter, der hat Geschwister, der hat Menschen, die ihn lieben, wie empfinden die das jetzt, nachdem das passiert ist? Hast also du so hab gedacht? Ich habe die Mutter ja kennengelernt vor Gericht. Ah ja. Mhm. Die war ja da und naja, ich weiß nicht, also den Eindruck, den ich von der Mutter damals hatte, der war dermaßen, also dermaßen kühl, also distanziert auch von all dem, was da abgelaufen ist. Mhm. So als wenn das alles am Arsch vorbeigehen würde. Naja, würde ich mal nicht verurteilen, vielleicht stand diese Frau auch noch. Nur so kam es mir damals vor. Ja, aber es war natürlich auch eine extreme Situation für die Frau, vor Gericht zu stehen und mit diesem dieser Tat. Ja. Vielleicht reagiert man dann ganz distanziert und nach außen mag wirklich kalt. Ne? Ich war noch nicht in der Situation, mag sein, ja, aber da kam es mir halt eben vor. Ja, ja. Und nee, wie gesagt, vor allen Dingen, als das Urteil dann gesprochen war, dann ging es dann eigentlich der Familie nur noch darum, um das Finanzielle. Mhm. Mhm. Das heißt, du musst auch noch Geld bezahlen, musst das Geld bezahlen? Ich zahle jetzt noch dafür. Natürlich. Wie viel insgesamt? Ich muss insgesamt 9.000 D-Mark zahlen, also ich kann nicht ganz 5.000 Euro heute. Mhm. Da muss ich die abzahlen, raten, also ich meine, das ist vom Staat bezahlt worden, das muss ich jetzt dem Staat wieder zurückgeben. Ja. Mhm. Mit Zinsen natürlich und das ist. Ja. Nun ist das ja auch für das verlorene Leben eines Menschen ist das ja nur auch ein Witz. Das, ne? Ja, natürlich, das ist ein Witz, ist ja kein Schmerzensgeld, sondern ist ja, die wollte ja schon, die habe ich ja verklagt wegen Schmerzensgeld. Ja. Da haben sie gesagt, dass der Einzige, der klagen könnte, wäre das Opfer, das ist nun mal tot. Ja. Und das ist nun mal so jetzt und das Einzige, was sie einklagen konnten, waren die Beerdigungskosten und halt eben die Kosten für die Wohnungsauflösung und so weiter und so fort. Bist du, nachdem du aus dem Knast rausgekommen bist, mal an das Grab von dem Mann gegangen? Nein, ich weiß noch nicht, woher. Du weißt gar nicht, wo. Nein. Was für eine Lehre hast du gemacht im Knast? Ich habe Maler gelernt. Maler gelernt. Und bist jetzt auch im Beruf? Hast du einen Job? Nein, ich bin arbeitslos. Bist arbeitslos. Aber für dich hast du das Gefühl, ich bin geerdet und ich stehe mit beiden Beinen auf dem Boden. Ich laufe nicht Gefahr, wieder irgendwie auf die schiefe Bahn zu kommen. Nee, also ich habe die Schnauze wirklich voll. Ja. Also keine Kneipe mehr, kein Alkohol mehr und ist auch ganz gut so. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ich dir auch, Domian. Dankeschön, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe große Schuld. Wer von euch sagt das? Ich habe eine große Schuld, ich trage eine große Schuld, weil ich das und das damals, vor langer Zeit vielleicht sogar schon gemacht habe. Ich werde nicht damit fertig. Oder ich habe sogar irgendwie einen Weg gefunden, mit dieser großen Schuld, die ich verursacht habe, fertig zu werden. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Die nächste Anruferin ist Kerstin und Kerstin ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Kerstin. Hallo. Um welche Schuld geht es bei dir? So ähnlich wie bei dem vorigen Anrufer. Was auch durch meine Schuld ein Menschenleben zerstört worden. Genau. Mhm. Was genau ist passiert? Erzähle. Da muss ich weiter zurückgreifen. Jetzt schon 15 Jahre her. Ja. Und der hat mich damals, wir waren so Saufgelage, also so Runde, wo man getrunken hat und so. Und ich war damals jung, naiv, dumm. Und haben sie mich gebeten, ich soll den nach Hause bringen, weil der schon so ziemlich angetrunken war. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja okay, ich mach das. Du warst damals, ich habe es gerade überschlagen, 19 Jahre ungefähr? Fast 19 Jahre. Ja, und der Typ auch? Nein, der war älter. Der war älter. Wesentlich älter. Mhm. Viel älter, wie viel alter ungefähr? Was war der, so um die 40 rum. Ah ja, den solltest du nach Hause bringen? Den sollte ich nach Hause begleiten und habe mich auch bereit erklärt, das zu machen. Und dann waren wir bei ihm. Und dann hat er gemeint, ja, ob ich noch kurz mit reinkomme. Mhm. Habe ich auch gemacht, habe mir nicht dabei gedacht. Mhm. Weil er einfach einen unheimlich seriösen Eindruck gemacht hatte und damals. Du warst wirklich ganz alleine mit ihm, da war niemand sonst bei. Da war sonst keiner bei, nein. Ja. Und dann hat er hinterher gemeint, er müsste mir an die Wäsche gehen. Mhm. Und ich habe das von Kindheit an schon mitgemacht, den sexuellen Missbrauch. Mhm. Und habe damals auch sehr viel getrunken, war vom Alkohol abhängig. Deshalb wahrscheinlich auch, als Folge wahrscheinlich auch von dem, was passiert ist. Was passiert ist, ja. Mhm. Und da, wo ich früher meine Konditelehre gemacht habe, da kam man ohne Probleme an Alkohol ran und so. Mhm. Und da hat die ganze Backstube getrunken, ist es nicht aufgefallen. Ja. Daheim ist es auch nicht aufgefallen, weil meine Mutter war selber Alkoholiker. Lass mich kurz zwischenfragen. Du sagst, ich habe als Kind sexuellen Missbrauch erleiden müssen. Ja. Von wem? Von dem Vater? Nein, ich habe einen wesentlich älteren Bruder. Mhm. Der mich an seine Freunde verkauft hat damals. Der dich verkauft hat sogar? An seine Freunde verkauft und sich somit das sein Taschengeld aufgebessert hat. In welchem Alter hat das stattgefunden? In welchem Alter warst du? Da war ich fast 6. 6 Jahre. Und wie lange ging das? 13 Jahre lang. 13 Jahre, ne? Ja. Also unmittelbar bevor das dann passierte, was du gleich weitererzählen wirst. Genau. 13 Jahre lang hat dein Bruder dich verkauft? Also als du schon ein 16, 17-jähriges Mädel warst. Hat er das auch gemacht? Hat mich erst mein Bruder verkauft und dann, wie er in die Lehre ging, dann hat sich mein Chef an mir vergriffen. Und da habe ich versucht, mit meinen Eltern zu reden, aber die haben mir nicht geglaubt. Haben mir gesagt, ja, ich denke mir das aus. Also du warst in dieser Hinsicht ein sehr, sehr verletzter Mensch schon. Ja. Ein grundverletzter Mensch. So, genau. Und jetzt erzähl mal weiter. Du hast ihn also hochbegleitet in die Wohnung, diesen 40-jährigen Mann, und der wollte dir an die Wäsche. Genau. Der wollte genau das machen, was du erleiden musstest seit Jahren. Was ich die ganzen Jahre erleidet habe, ja. Wie weit ging es? Was hat er gemacht? Hat er dich an die Brüste gefasst oder was hat er gemacht? Der hat mich mit dem Messer bedroht. So weit ging es schon. Und ich habe mich dagegen gewehrt und habe dann auch rot gesehen. Also Moment, er hat ja nicht sofort das Messer gezogen. Er hat ja wahrscheinlich erst versucht, dich so auf die normale Tour zu bringen. Er hat so versucht auf die normale Tour und hat aber ein Messer im Hinterhalt gehabt. Und als er merkte, dass du nicht willst oder dich sogar wehrst, genau. Da hat er das Messer gezogen. Hat er das Messer gezogen. Ja, und dann? Und ich habe mich dagegen gewehrt und dann gab es auch eine Rangelei. Ein riesen Durcheinander. Und dabei ist das Messer ausgerutscht. Und ihm in die Brust rein. Und ich dann bloß noch Panik gekriegt und abgehauen. Also du hast es selbst nicht zugestochen? Ich habe es selbst nicht zugestochen, aber ich habe meine Hand bei ihm an der Hand abgehabt, um das Messer abzuwehren. Dass es ich nicht abkriege. Ja, ja. Und dann ist er quasi in dieses Messer reingefallen. Genau. So. In die Brust. In die Brust rein. Ja. Und dann bist du abgehauen. Und ich bin abgehauen. Er lag auf der Erde und bewegte sich gar nicht mehr. Nee. Und ich bin bloß noch raus aus der Wohnung und weg. Ja. Und dann stand ich an der Telefonzelle und war am Überlegen, rufe ich die Polizei an oder nicht. Ja. Und habe aber dann doch nicht den Mut gehabt, weil ich dann die Straße nicht mehr gewusst habe. Und bin dann einfach nur noch weg. Wohin? Nach Hause? Nein, in die Stadt rein. Erstmal in die Stadt rein und habe versucht, einen klaren Kopf zu kriegen, aber das war einfach nicht möglich. Und da hat es ungefähr 14 Tage gedauert und haben sie mich dann in der Kneipe festgenommen. Ach, die sind dir dann auf die Spur gekommen? Die sind mir auf die Spur gekommen, weil sie halt das Umfeld von dem Mann ermittelt haben, wo der verkehrt ist und so weiter und so fort. Könnt ihr mir vorstellen, dass diese 14 Tage für dich auch die Hölle waren? Das waren die Hölle, ja. Weil du... Hattest du in der Zeitung irgendwas gelesen, dass dieser Mann gestorben ist? Oder hattest du nur Fantasien und Mutmaßungen? Ich hatte zu der Zeit nur Mutmaßungen. Ich habe keine Zeitung gelesen, nichts. So, du bist ein junges Mädchen von 19 Jahren, die so eine Hölle schon hinter sich hat in der ganzen persönlichen Geschichte. Und dann passiert auch noch sowas. Und dann wirst du verhaftet von der Polizei. Da muss für dich doch die Welt zusammengebrochen sein. Das ist es auch. An dem Tag wollte ich eigentlich mit meinem Leben Schluss machen, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil ich nervlich so am Ende war. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis du wirklich der Staatsanwaltschaft, der Polizei begreiflich machen glaubhaft machen konntest, dass es so war, wie du es gerade mir auch beschrieben hast? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Das heißt, die haben bis heute ist das offen oder wie? Nee, ich bin verurteilt worden zu 9,5 Jahre wegen Mord. Zu wie viel Jahren? 9,5 Jahre. 9,5 Jahre? Das war Jugendstrafe, also 10 Jahre ist die Höchststrafe. Ich habe ein halbes Jahr Abzug gehabt. Und es wurde ja auch ein Gutachten erstellt und so. Das heißt, du warst im Knast auch? Ja, ich war 5,5 Jahre im Knast. Für eine Tat, die du so gegen gar nicht... Gegen die ich mich gewehrt habe. Die du eigentlich so gar nicht begangen hast. Genau. Aber ich konnte das Gegenteil nicht beweisen und... Bei der Verhandlung kam dann raus, dass der Mann eine schizophrene Psychose gehabt hat und dass er das schon öfters probiert hat bei jungen Mädchen. Aber das hätte doch dann wieder für dich sprechen müssen und für deine Version. Hätte eigentlich schon, ja, aber... Aber das ist ja unglaublich, Kerstin. Das heißt, du warst 5 Jahre im Knast für eine Notwehraktion, sage ich jetzt mal. Genau. Was jeder von uns so auch hätte gemacht hätte. Genau. Was hat denn diese Zeit im Gefängnis und das Unrecht, ich glaube dir das jetzt, ich gehe mal davon aus, dass das so stimmt. Ich habe ja keine andere Möglichkeit jetzt. Ich glaube dir. Was haben die Gefängnisjahre und dieses Unrecht, was du dadurch auch noch erlitten hast, mit dir gemacht? Das hat mich total verändert. Ich habe da drinnen dann an mir gearbeitet, dass ich vom Alkohol wegkomme. Ich habe da drinnen auch eine Ausbildung gemacht zum Bäcker. Die hat es ja schon angefangen, ne? So habe ich es gerade verstanden, als Konditorin. Ich habe früher als Konditorin angefangen, habe aber dann abgebrochen. Mhm. Da war ich 18, bin ich von daheim abgehört, weil ich nicht mehr ausgehalten habe. Vielleicht war es auch geschlagen wurde und so. Mhm. Und bin dann abgehaut und habe halt dann da drin eine Bäckerausbildung gemacht. Abgeschlossen? Die ist abgeschlossen. Die ist abgeschlossen. Mhm. Sogar sehr gut. Mhm. War in der Zeit auch 2 Jahre am Stück krank und war dann im Knastkrankenhaus. Mhm. Weil da damals im Gefängnis eine reinkam mit offenen TB, die haben sie nicht abgesondert, da habe ich mich angesteckt. Mhm. Und das in der Lehrzeit und habe meinen Lehrbrief trotzdem noch mit 2-2 gemacht. Mein Gott, Kerstin, was hast du für ein Pech in deinem Leben gehabt? Schon. Wenn ich das so höre. Mhm. Arbeitest du heute als Bäckerin? Ich kann als Bäcker nicht mehr arbeiten, weil ich mittlerweile Asthma habe. Mhm. Wie lebst du heute? Du bist jetzt 34 Jahre alt. Ja. Hast du eine Familie? Ich habe eine kleine Tochter. Du hast eine kleine Tochter und lebst alleine mit der Tochter? Ja. Ja. Und hast du einen Beruf auch oder geht das im Moment alles nicht? Ich bin momentan im Krankenstand, wegen der Bandscheibe, schon seit Januar und das zieht sich auch noch länger hin. Mhm. Und ich war auch schon verheiratet. Vor der Hochzeit war bei uns alles super. Nach der Hochzeit hat mein Mann gemeint, der die ganze Geschichte kannte, er müsse das dann in der Ehe genauso machen, wenn ich nicht mit ihm schlafen will, dann mit Gewalt. Und dann bin ich gegangen. Sag mal, Kerstin, du hast dich jetzt hier bei mir gemeldet zu diesem Thema. Ich habe eine große Schuld. Ja. Findest du denn wirklich, dass du eine große Schuld hast? Ich denke in der Hinsicht ja, weil vielleicht hätte es noch einen anderen Weg gegeben, mich zu wehren. Mhm. Ich finde, dein Fall ist doch durchaus ein anderer Fall als der von Frank, von dem ersten Anrufer. Weil du, ich sehe dich einfach als junges Mädchen, das bedroht wird. Und es gibt eine Rangelei. Der dich bedroht hat, ein Messer in der Hand. Und dann ist es halt so passiert. Das ist natürlich höchst bedauerlich und eine Katastrophe, dass der Mann dabei gestorben ist. Aber wahrscheinlich hätte es jedem von uns auch so passieren können, wenn er an deiner Stelle gewesen wäre. Ja klar, aber ich denke mal halt, wenn ich damals ein bisschen mehr aufgepasst hätte, nach dem, was ich die ganzen Jahre mitgemacht hätte, hätte ich mir jetzt gar nicht darauf einlassen dürfen, den nach Hause zu begleiten oder mit in die Wohnung zu gehen, hätte ich das vermeiden können. Natürlich, vielleicht. Aber dennoch, sehe ich an deinem Verhalten kein wirklich schuldhaftes Verhalten. Das kann man sehen, wie man möchte. Für mich ist es halt einfach ein unheimlich großes Problem, mit dem ich heute noch nicht ganz fertig werde, weil jetzt kommt wieder die Zeit, wo das war. Das heißt, das sind damals alles im November passiert und das belastet mich heute noch extrem. Das sind 15 Jahre her, ne, hast du gerade gesagt. Genau. Und dieser Mann, dieser verstorbene Mensch, verfolgt dich heute noch. Der verfolgt mich heute noch. Mhm. Ich habe heute noch oft Albträume von dem, was damals passiert ist. Ich frage jetzt mal was ganz Seltsames. Du warst dann nach deiner Auffassung nach eigentlich zu Unrecht im Knast. Normalerweise hat auch damals mein Anwalt gesagt, auf jedem anderen Gericht wäre ich dann so verurteilt worden wegen Notwehr. Ja. Und das Gericht bei uns hier, das ist halt, der Staatsanwalt und der Richter, die hatten halt ihren Ruf weg. Mhm. Das, was der eine fordert, das gibt der andere maximal ein halbes Jahr Abzug. Mhm. Und die fordern nur Höchststrafen. Mhm. Ja, meine Frage war jetzt, nachdem ich deine Einstellung höre zu der ganzen Sache, hast du es vielleicht sogar in einer gewissen Weise als gerechtfertigt gesehen, zu sagen, dass man dich dass man dich dazu verurteilt? In gewisser Weise ja. Sagen wir so, die Strafe hätte nicht so hoch ausfallen dürfen. Aber du meinst, eine Strafe wäre schon angemessen gewesen? Eine Strafe war mit Sicherheit angemessen, weil es gibt normalerweise immer Mittel und Wege, sich anders zu wehren. Und also ich finde, das ist ein schweres und schlimmes Schicksal, was auch du hast. Natürlich wollen wir nicht den Mann vergessen, der dabei gestorben ist. Natürlich. Aber ich finde deins auch, was du jetzt geschildert hast von früher Kindheit an bis heute. Ich finde es toll und respektiere es, dass du jetzt im Leben stehst, dass du eine Tochter hast, dass du die aufziehst. Und würde dir gerne noch ein Gespräch, weil das sonst unseren Zeitrahmen hier sprengt, noch mit meinem Psychologen anbieten. Kann man machen. Ja. Dann würde ich dich bitten aufzulegen und der Johannes, so heißt mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich nochmal an. Ist gut. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute, Kerstin. Danke gleichfalls. Auf Wiederhören. Tschüss. Jette ist bei mir. Ja, richtig. Jette ist 18 Jahre alt. Genau. Guten Morgen. Morgen. Ich habe eine große Schuld. Richtig. Erzähl. Ich habe eine Beziehung zerstört. Mhm. Die Beziehung von den beiden, es sind zwei Mädels. Mhm. Einmal Andrea und Daniela. Mhm. Die waren 2 Jahre zusammen. Ich habe die dann kennengelernt. Ja. Hab viel mit denen unternommen. Ja, bis ich dann halt gemerkt habe, dass ich Andrea doch sehr interessant finde. Mhm. Und so habe ich mich doch irgendwie in diese Beziehung eingemischt. Wie alt sind die beiden Mädels? 18 und 19. Und wie lange waren die zusammen, als du sie kennst? 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Ach so, ich dachte, es wäre vor 2 Jahren passiert. Nee, die sind 2 Jahre die waren, ach so, gewesen. Das war vor 2 Wochen jetzt. Ach so. Ja, und dann ist es halt so gekommen, viel unternommen, viel Spaß gehabt und irgendwann ist es zwischen mir und Andrea doch ein bisschen weiter gegangen, als es eigentlich sollte. Mit dem Resultat, dass du jetzt mit Andrea zusammen bist? Nein, wir sind doch nicht zusammen, nein. Aber die beiden... Es war eine einmalige Sache. Ach so. Ja. Wie, und von wegen dieser einmaligen Sache ist die Beziehung zwischen den beiden kaputt gegangen? Ja, weil Daniela Andrea jetzt überhaupt nicht mehr vertraut und... Mhm. Ja, sie meint, es geht einfach nicht mehr und ja... Ich fühle mich da doch schon ziemlich schuldig. Hast du jetzt noch Kontakt zu Andrea? Zu Andrea, zwischendurch meldet sie sich mal, aber sie ist auch noch irgendwie wütend auf mich, was ich auch sehr schade finde, weil es gehören ja immer 2 dazu. Absolut, ja. Sie ist quasi mit dir in die Kiste gegangen und ist wütend auf dich. Ja, weil sie sieht das halt auch so, dass ich da der Faktor war, der alles zerstört hat und ich meine, ich kann sie ja irgendwo verstehen, aber ich denke immer noch, dass das zu gehören und weiß nicht. War das denn bei dir nur so eine sexuelle Attraktion oder waren eigentlich mehr Gefühle im Spiel dieser Frau? Bei mir waren da mehr Gefühle im Spiel, ja. Mhm. Wie ist das denn dann überhaupt rausgekommen, dass ihr beiden was miteinander hattet? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Auf jeden Fall hat es Daniela bekommen. Von wem weiß ich nicht. Mhm. Und ja, dann hat sie halt direkt mit Andrea Schluss gemacht und ich habe dann jetzt noch von einer anderen Freundin noch mitbekommen, dass sie sich auch das Leben nehmen möchte und... Naja, das wollen wir mal nicht hoffen. Ja, will ich auch nicht hoffen. Also, ich finde an dieser Geschichte ein bisschen seltsam, dass die beiden sich... Also ich meine, wenn einmal sowas passiert in einer Beziehung, die sind zwei Jahre zusammen, sagst du. Ja. Wenn einmal sowas passiert, ist das natürlich schauderhaft. Man ist sauer und das Vertrauen ist erstmal kaputt und weiß ich was. Aber... ich finde, da kann man die Sache schon wieder kitten. Und wenn man sich anstrengen würde, wenn die beiden sich anstrengen würden, könnten die auch schon wieder zueinander finden. Vielleicht ist da sonst auch einiges nicht so ganz in Ordnung zwischen den beiden. Das kann sein, das weiß ich natürlich nicht. So, das ist das eine. Das andere ist, ich würde mir an deiner Stelle da nicht so sehr den Kopf machen. Natürlich hast du da reingefunkt in eine Beziehung. Aber diese Andrea, der eine Teil von der besagten Beziehung, die hat ja nun mal mitgemacht. Und die, finde ich, ist die Hauptschuldige. Denn wenn die loyal zu ihrer Freundin gestanden hätte, da hättest du 1000-mal baggern können, da wäre nichts passiert. Das ist wahr. Weißt du, also die Hauptschuld, finde ich, liegt bei dir, bei dieser Andrea, nicht bei dir. Gut. Du hast es gemacht. Man gibt sich dennoch halt die Schuld, wenn man jetzt auch noch hört, was da jemand vorhat, dass die sich umbringen möchte. Ja, dann würde ich das mal nicht so hochhängen und wollen wir hoffen, dass das nur so ein bisschen klappern ist und das nicht so ernst gemeint ist. Also ich, weißt du, wenn du jetzt nur scharf auf die gewesen wärst, wenn das nur eine sexuelle Sache gewesen wäre und du hättest dich da so rein geschossen in die Beziehung, dann wäre das noch ein anderes Ding gewesen. Aber wenn da wirklich Gefühle im Spiel waren und wirkliche Ambitionen, kann ich das auch schon irgendwie ein bisschen verstehen, dass man da zumindest Signale setzt. Ja, die Frau ist einfach nur klasse. Also. Ja. Also wollen wir mal hoffen, wollen wir nicht das Schlimmste denken und wollen hoffen, dass das sich irgendwie wieder beruhigt. Vielleicht sogar, dass die beiden zusammenkommen. Und ich würde mir auf keinen Fall irgendwie von dieser Andrea da Vorwürfe machen lassen. Auf keinen Fall. Nee, das will ich auch gar nicht. Jetzt, und ein bisschen vorsichtiger demnächst, wenn du an die verheirateten Frauen rangehst. Ja, klar. Alles Gute. Leichter gesagt. Danke. Tschüss. Tschüss. Paul, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja. Radio. Paul, ne? Ist der Name. Paul, ja. Ja. Ja, ich habe... Ich bin 47 Jahre alt und habe 1973 einen Mann tot gefahren mit einem Fahrrad. Mit einem Fahrrad? Mit einem Fahrrad. Ein Fußgänger? Nein, auch ein Fahrradfahrer. Auch ein Fahrradfahrer? Ja. Das heißt, es kam zu einem Fahrradunfall? Ja, ich muss aber sagen, es war stockdunkel. es war nass am Regnen. Mhm. Ich habe links abgebogen mit einem ziemlichen Tempo. Mhm. Ich habe den Mann also praktisch quer in die Seite im Fahrrad getroffen. Dann ist er also sehr unglücklich. Moment, du fuhrst. Also ich fuhr geradeaus und wollte links abbiegen. Du wolltest links abbiegen. Wo war der? Der befand sich genau im Kreuzungsbereich, wo ich links abbiegen wollte. Ach so. Mhm. Da es aber stockdunkel war, ja, am Regnen war wie Sau und der Mann auch ohne Licht fuhr, mhm, habe ich den quasi auch nicht gesehen. Und bist voll in die Seite von dem in den reingefahren. Mhm. So. Hast du ihn nur in letzter Sekunde gesehen wahrscheinlich, als du ganz... Nee, ich habe nur den Aufprall gemerkt. Ach. Ich habe wirklich nur den Aufprall gemerkt. Ja, kann es so dunkel sein? Doch, ja. Es war so eine Landstraße oder so, ja, so halbwegs eine Landstraße in so einer dunklen Straße rein. Die Laternen waren auch irgendwie ausgefallen. Mhm. Also es war wirklich stockdunkel und verregnet. Und dann spiegelt der Asphalt nicht und ich weiß es nicht. Also du hast nur den Aufprall gemerkt? Ich habe nur den Aufprall gemerkt. Mhm. Bin dann natürlich auch auf die Schnauze gefallen. Der Mann ist ebenfalls irgendwie hoch, wie die Polizei nachher sagte, im hohen Bogen irgendwie weggeflogen, mhm, und ist unglücklich am Asphalt aufgeknallt. Mhm. So, das war die Situation. Wir lagen beide da. Mhm. Irgendjemand, ich weiß nicht heutzutage wer, hat angerufen, die Polizei, Feuerwehr, die waren sehr, sehr schnell da. Wie sonderbar, wenn es so eine einsame Gegend war. Wer hat euch denn beobachtet dabei? Ich weiß es nicht. Es war also... Ja, 19, 20 Uhr, also es war jetzt, sagen wir mal, keine unmögliche Zeit. Ja gut, aber damals gab es auch keine Handys. Also nein, das muss irgendjemand beobachtet haben. Wie gesagt, das war so eine kleine Seitenstraße. Aber beobachten kann es ja wiederum auch keiner, wenn es so dunkel war, dass du ihn nicht mal gesehen hast. Die Seitenstraße war ja stockdunkel. Ja eben, da kannst du auch keiner beobachten. Ja, glaub mir, also es hat wirklich jemand angerufen. Okay, ja. So, und nach 3-4 Minuten war tatsächlich Feuerwehr, beziehungsweise ein Rettungswagen und Polizei da. Ja. Wir sind beide weggefahren worden ins selbe Krankenhaus. Ich bin noch zu dem Mann hingegangen, weil der war ja ein paar Meter weg, mhm, und habe auch irgendwie was gefühlt und habe gemerkt, da war auch Blut im Spiel. Mhm. Also ich habe schon gedacht, da ist eine Verletzung, aber ich selber hatte auch eine Handverletzung. Ja. So, wir sind beide zum Krankenhaus gekommen und ich war also ein paar Tage drin und der Mann, also wie gesagt, ist nach 6 oder 7 Tagen verstorben. Mhm. Das habe ich aber da erst erfahren. Ich habe den Mann, seit ja dunkel war, überhaupt nicht gesehen. Mhm. Wo hast du es erfahren? Hast du es im Krankenhaus erfahren? Im Krankenhaus. Mhm. Und da kam natürlich auch die Polizei und hat das natürlich auch aufgenommen und alles. Mhm. So, aber was ich hier eigentlich sagen will, ich habe Schuld an diesem Unfall, aber ich habe bis heute keine Schuldgefühle. Mhm. Tatsächlich nicht, weder dem Mann gegenüber. Ja, du sagst, du hast Schuld an dem Unfall. Hast du Schuld an dem Unfall? Ich habe Schuld an dem Unfall gehabt, ja. Warum? Wenn er kein Licht hatte? Weil ich der Linksabbieger war, weil ich ihm in die Seite reingefahren bin. Aber du konntest ihn ja gar nicht sehen, wenn er kein Licht hatte. Das ist richtig. Aber trotzdem habe ich die Schuld so gekriegt. Ich habe auch schon seinem Mitarbeiter gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. Ich bin zwar verknackt worden, aber ich habe so keine richtige Strafe bekommen. Ich habe kein Geld bezahlt, ich habe kein Gefängnis bekommen. Sondern? Ich habe irgendwie eine Strafe bekommen, dass die Witwe irgendwie Geld kriegt. Was heißt irgendwie Geld kriegt? Ja, ich kann es jetzt wirklich nicht sagen. Also ich bin wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr als Minderjähriger damals verurteilt worden. Mhm. Ich habe aber, wie gesagt, keine Vorstrafe, ich habe kein Geld bezahlen müssen. Aber wer hat denn das Geld denn an die Witwe gezahlt? Meine Versicherung. Deine Versicherung? Meine Versicherung. Weißt du wie viel? Oh nee, das kann ich nicht mehr sagen. Wie alt war denn der Mann? Der Mann war damals 67 Jahre alt. Ach so, damals schon. Und 67. War alkoholisiert. Mhm. Und das war, sagen wir mal, für mich strafmindernd. Mhm. Vom Vergehen her, von der Linksabbiegerei war ich schuld. Mhm. Aber, ja. Hast du das damals auch so empfunden, wie du es jetzt mir gerade geschildert hast, dass du eigentlich keine Schuld empfindest, obwohl du Schuld... Nee, ich habe damals mehr Schuld empfunden, allerdings auch erst, wo ich es erfahren habe, denn vorher wusste ich es ja gar nicht. Mhm. Dann habe ich gedacht, verdammt nochmal, da ist jemand zu Tode gekommen, habe ich wirklich gedacht. Mhm. Dann wurde mir aber gleichzeitig gesagt, der Mann ist also auch daran gestorben, weil er alkoholisiert war, wo die den wiederbeleben. Leben ja, wollten. Es kommen ja so viele Umstände dazu. Ja. Es kommt dazu, dass er kein Licht am Fahrrad hatte. Genau. Es kommt der Umstand von mir aus hinzu. Ich muss auch sagen, ich hatte auch keins. Das muss ich jetzt auch noch dabei sagen. Ich hatte kein Licht an und der Mann hatte keins. Also wir fuhren quasi beide im Dunkeln. Gut. Dann war er alkoholisiert und er ist halt dann auch noch unglücklich gestürzt. Ne? Ja. Es hätte ihm ja genauso ergehen können wie dir. Er hätte vielleicht einen gebrochenen Arm gehabt oder weiß ich was. Und, hast du mit der Frau irgendwann mal Kontakt gehabt? Nein, noch nie im Leben. Noch nie im Leben. Ich hatte damals nur an der Todesanzeige überhaupt die Adresse dann auch erfahren. Mhm. Vor Gericht, also hat man zwar den Namen so gesagt, aber man hat nicht richtig die Adresse gesagt. Und die Frau war auch gar nicht vor Gericht da? Die Frau war nicht da. Die war nicht da. Die war nicht da. dennoch, ich meine, du hast völlig recht, geht einem das nicht, es ist jetzt sehr lange her schon, es ist 1973, hast du gesagt. Ja. 30 Jahre ist das bald her. Geht es einem denn doch nicht so manchmal durch den Kopf, dass... Nur in einer Situation, und zwar, wenn ich jetzt heute mit dem Auto fahre, ich habe irgendwie eine panische Angst, dass rechts oder links, also schon mal, es kommen ja schon mal Fahrräder von rechts, die haben ja dann auch Vorfahrt. Mhm. Ich habe eine panische Angst, dass ich jetzt einen Fahrradfahrer erwische und die alte Strafe von damals eventuell, obwohl ich denke, das ist verjährt, aber wenn das nochmal zum Prozess kommt, dass es dann heißt, du hast doch schon mal einen Fahrradfahrer oder einen Haufen gefahren. Das ist, also sagen wir mal, in der Situation denke ich tatsächlich an den Unfall. Wie lange hat das eigentlich damals gedauert, bis du dann so für dich im Klaren warst, ich habe da keine Schuld dran. Ich trage da keine moralische Schuld, sagen wir so. Es lag einmal an dem Doktor, an dem Professor, der tatsächlich gesagt hat, also der Mann hätte unter normalen Umständen überlebt, wenn er nicht alkoholisiert gewesen wäre. Also das klang fast so, als wenn er mir so sagen will, hör mal, du hast zwar Schuld an dem Unfall, aber du hast nicht Schuld, dass der Mann verstorben ist, weil die Medikamente und der Alkohol sich nicht vertragen. Weißt du, wie viel Promille er hatte? Der hatte über 1,8, aber ich weiß nicht, wie viel jetzt genau. Ja, auf jeden Fall über 1,8. Ja, das war ja damals, glaube ich, so ein Wert für einen Autofahrer, wo das ja richtig wichtig war. Also war das schon ein sehr wichtiger Satz von dem Mediziner, von dem Professor, dass er das so zu dir gesagt hat? Genau, das hat mich natürlich beruhigt. Und, ich denke, habe ich auch deinem Mitarbeiter gesagt, ich habe den Mann ja praktisch auch nicht gesehen. So richtig auf der Straße. Ich weiß auch heute nicht, wie der Mann ausgesehen hat. Also ich habe den im Krankenhaus nicht gesehen. Du kanntest den vom Namen auch nicht, als du es hinterher gelesen hast. Ich hatte keine Beziehung, war ein völlig fremder Mann. Ja. Wie gesagt, ich war 17, der Mann war 67. Ich habe mich auch über das Fahrrad ein bisschen geärgert, das war ein recht neuwertiges. Aber wie gesagt, das hat mich geärgert an dem Unfall, aber damit lebte der Mann ja noch. Wie oft hast du in all diesen vielen Jahren an diesen Vorfall, Unfall gedacht? Relativ selten. Ja. Ich sage ja wirklich nur, wenn ich in dem Kreuzungsbereich mit dem Fahrrad von rechts komme. Ich weiß auch nicht, warum das gerade von rechts ist, von links ist das normal, aber wenn ein Fahrradfahrer von rechts kommt, dann denke ich, der ist im Recht und ich kann den dann, wenn ich den treffe, habe ich die Schuld. So denke ich vielleicht. Aber den Vorgang selber denke ich weder mit, ich sag mal, mit Schrecken. Ich kann da vollkommen ruhig drüber reden. Das klingt jetzt vielleicht auch so, als wenn ich mich damit brüsten will, weil viele Leute lachen, die sagen, ja, mit zwei Fahrrädern, das kann doch nicht passieren, dass einer stirbt. Natürlich kann das passieren, aber hallo. Schwerste Fahrradunfälle. Ja, gut, aber das liest man ja immer wieder, dass Leute durch Fahrradunfälle schwerst verletzt oder gar gestorben sind. Also, große Schuld empfindest du nicht, weil du, wie du meinst, objektiv keine Schuld hast, obwohl ein Mensch gestorben ist. Richtig, deshalb habe ich angerufen zu dem Thema, ich habe große Schuld. Ich habe einen Menschen, wie gesagt, das Leben genommen. Ich habe eine Frau, die ich nicht kenne, den Mann genommen. Ja. Ich glaube, Kinder hatten die nicht. Da habe ich natürlich Schuld, aber ich fühle mich nicht schuldig. Ich danke für deinen Anruf. Ja. Auf Wiedersehen. So, mein, mach weiter so. Danke. Tschüss. 1.37 Uhr und 47 Sekunden, wir machen eine kleine Pause. Uhr 38 und 23 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt das Thema, ich habe eine große Schuld. Und wer von euch sich angesprochen fühlt und gerne mit mir reden möchte, das ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Dennis, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dennis. Hallo. Über was möchtest du reden? Über welche Schuld? Ja, also ich habe große Schuld auf mich genommen, also nicht nur ich, sondern in der ganzen Gruppe mit meinen Einbrüchen, die ich damals verübt habe, als ich 13,5 war, also fast 14. Da habe ich also eine ziemlich krasse Serie Einbrüche verübt. Wie lange ging das? Das ging über 2,5 bis 3 Jahre, bis sie uns nachher gepackt haben. Mit 13 Jahren, finde ich, da ist man ja noch fast Kind. Ja. Oder Jugendlich, ganz früh Jugendlicher. Ja, das stimmt schon. Wie kam es dazu? Dass du dass du es gemacht hast? Ja, war das halt nur in der Gruppe, wenn wir mal Langeweile hatten oder sowas und kein Geld, Dann haben wir so gescherzt, ja, wirklich mal am besten Geld und Einbrüche machen und bla bla. Waren die anderen so in deinem Alter oder waren da auch Ältere bei? Nee, nee, da, die waren also in meinem Alter. Also eine Kindergang, kann man sagen, ne? Ja, so im Prinzip. Ja. Was ja, habt ihr denn, dann, wie habt ihr das gemacht? Wo habt ihr eingebrochen, was habt ihr geklaut? Ja, also eigentlich in normalen Wohnhäusern, in Familienhäusern, die einigermaßen, sag ich mal, nicht so jetzt irgendwie so Massenhäuser, sondern halt einzeln stehende Häuser, die, die gut nach Geld aussahen. Seid ihr richtig regelrecht klassisch in die Fenster reingeklettert oder habt die Fenster eingeschlagen? Ja, Fenster aufgehebelt oder Kellerfenster aufgehebelt oder Kellertüren eingedrückt und... Und was habt ihr da geklaut? Ja... Wahrscheinlich keine Antiquitäten oder Teppiche oder sowas, sondern... Nee, also wir haben halt HiFi-Geräte oder Geld, halt das Übliche, was man klaut bei Einbrüchen, ja. Und dann, wenn ihr das dann, wie viel waren das so in der Regel, die denn diesen Einbruch dann gemacht haben? 3 Leute, 4 Leute, 5 Leute? Ja, also am Anfang waren das nur maximal 2 Leute. Weil wir gesagt hatten, das muss sich ja auch so lohnen mit dem Aufteilen und man muss ja auch, wir haben also immer brüderlich geteilt, sag ich mal, von dem, was wir da erbeutet hatten. Ist denn deinen Eltern zu Hause nichts aufgefallen, wenn du, kleiner Kerl mit 13,5 Jahren, plötzlich dann so richtig Kohle in der Hand hattest oder eine neue HiFi-Anlage oder so? Nee, wir haben das ja immer so gemacht, dass die Eltern das nicht mitgekriegt haben. Ja, aber wie kann man denn das so vertuschen? Ja, also bei mir war das Glück, wir hatten zu dem Zeitpunkt 2 Wohnungen. Mhm. Und eine Wohnung, da waren meine Eltern nie drin. Mhm. Und da konnte ich das halt ziemlich gut unterbringen. Hattest du denn ein gutes Verhältnis oder war das Verhältnis zu den Eltern auch irgendwie gespannt und kaputt? Nee, ich habe eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter gehabt. Ja. Meine Mutter ist halt geschieden. Ja. Und mein Vater ist schon, als ich 6 war, ist der weg. Ja. Und in dieser anderen Wohnung, die deine Eltern hatten oder deine Mutter hatte, ist die da nie hingegangen, hat gesehen, dass da irgendwelche fremden Gegenstände rumstanden? Nee, wenn sie mal da war, dann halt nur so in dem Küchen- und Wohnzimmerbereich oder halt sporadisch drüber geguckt, aber genau nie und dann in den Schränken halt was reingetan, versteckt und... Also ist ja schon sonderbar. Gutes Verhältnis zu den Eltern bzw. zu der Mutter, nicht zu sehr aus einer sehr sozial angeschlagenen Familie kommend, das nicht? Nee. Wie ging es dann weiter? Du sagst 2 Jahre. Wie hat sich das gesteigert? Ja, also halt immer an Wochenenden. Mhm. Und mit jedem Mal, den man das gemacht hat, ist die Hemmschwelle ein Stückchen tiefer gesackt. Mhm. Und das hat sich dann, also das, wir haben das halt nur neben der Schule gemacht, am Wochenende. Und das hat sich dann halt immer so weiter geschleppt. Mhm. Was war denn? Irgendwann, bitte? Ja, erzähl weiter. Ja, bis wir dann irgendwann richtig dreist geworden sind, also in größeren Gruppen mit 3, 4 Mann, 5 Mann. Oder wo wir richtig ausgerastet sind, da haben wir eine komplette Wohnungseinrichtung verwüstet. Also achso, es ging gar nicht darum, dass ihr da was absahen. Ja, wir haben da halt nicht das gefunden, was wir uns erhofft hatten. Mhm. Und dann sind wir da ausgerastet, haben Schränke umgeschmissen und Tische durch die Gegend geworfen und richtig krass gewütet. Sag mal, Dennis, warum ist das so gekommen damals? Warum hast du das gemacht? Man könnte ja denken, das machen so Jugendliche, wenn sie so grundunzufrieden sind oder wenn in der Familie irgendwas nicht stimmt. Was war es bei dir? Warum hast du es gemacht? Ja, also im Nachhinein ist es für mich selber schwer nachzuvollziehen. Das war irgendwie der Einstieg, man hatte kein Geld. Also ich habe zwar immer regelmäßig Taschengeld bekommen. Also da hättest du durchaus normal mit auskommen können? Ja. Ja. Mhm. Aber halt irgendwie die Bedürfnisse in der Gruppe, man hat gesehen, der hat das und das und das hast du nicht. Und man hat dann irgendwie halt auch zum Teil Neid bekommen. Mhm. Und ja, dann war halt einmal der Einstieg da, das war mein erstes Ding. Da sind ich und ein Bekannter durch so ein Dorf durchgefahren und oben im Garagentor hat der Schlüssel drin gesteckt. Mhm. Und dann haben wir den Schlüssel mitgenommen und 2 Abende darauf sind wir da rein. Mhm. Also erst noch Radau gemacht am Haus, geguckt, ob keiner da ist, dann da rein und halt so erstmal Computerspiele gefunden und dann haben wir 1500 Mark da gefunden in so einem kleinen Schreibtisch. Mhm. Und als wir dann gesehen haben, dass sich das richtig lohnt, haben wir das halt richtig weiter betrieben. Und stand denn im Vordergrund so die Gier so nach Geld oder nach irgendwelchen Gegenständen? Oder eigentlich auch so dieses Abenteuertum so in so einer Gruppe? Ja, das auch. Also man hat halt am Wochenende, sag ich mal, erstens mal kein Geld, zweitens mal Langeweile und dann dieser Kick. Der Kick, ja. Und so ich könnte mir vorstellen, dass auch so eine Gruppendynamik und so ein Gruppenzwang dann entsteht, ne? Gruppenzwang war eigentlich nicht da. Also wir hatten auch Leute, die haben davon gewusst, aber gesagt, ja, macht mal. Und das war halt dieses Hochstacheln. Ja, so meine ich eigentlich, ja, in der Richtung. Ja. So, wie oft seid ihr erwischt worden? Einmal. Einmal. Und das war das letzte Mal dann auch? Ja, das war also in der letzten Nacht, sag ich mal. Also 2 Jahre habt ihr das fast gemacht und erst nach 2 Jahren erwischt worden. Ja, genau. Was ist dann passiert? Wie hat dann deine Eltern, die Schule, wie haben alle reagiert? Ja, also die Schule, in der Schule ist das überhaupt nicht rund gegangen. Mhm. Und also die Mutter? Wir hatten das ziemlich, Mutter war, ist also tierisch ausgerastet. Das war richtig heftig. Die fiel wahrscheinlich aus allen Wolken, oder? Ja, auf jeden Fall, weil das war hier, morgens unverhofft klingelt die Polizei. Mhm. Machen Sie mal bitte die, öffnen Sie mal bitte die Wohnung, und dann haben wir alles durchsucht. Die haben euch nicht bei frischer Tat ertappt, sondern die haben das irgendwie rausgekriegt. Fast bei frischer Tat, ja, also wir haben das Ding gestartet, wir sind die Nacht durch, haben ein paar Häuser, also sind auch ein paar Häuser drin gewesen, haben nichts gefunden, und das letzte Haushalt sind die Leute wach geworden oben. Ja. Sind runtergekommen, wir sind dann getürmt, wir waren also die letzte Nacht waren wir zu drin unterwegs. Mhm. Ich und mein Bekannter, wir sind oben durch die Haustür getürmt und mein anderer Bekannter, der ist unten durch den Keller. Mhm. So, der ist dann nach Hause und den haben sie erst am nächsten Morgen gecasht, als wir alles zugegeben haben. Aber ich und mein Freund, wir sind also erst rumgelaufen in so einem kleinen anliegenden Park, haben uns dann, da sind wir nachher auch, haben wir uns so mal gewundert, haben uns im, im Gebüsch vom Bundesgrenzschutz versteckt. So, er war ja eine richtige Adresse. Ja. So, ihr habt dann dann fuhren da überall Autos rum und nach 2 Stunden war es wieder ruhiger, dann sind wir eine Straße lang gelaufen. Mhm. Auf einmal kam da Zivilpolizei um die Ecke, direkt ausgestiegen, Zippo, blablabla, und dann direkt anstellen und ab ins Auto und dann auf die Wache. Ihr habt alles zugegeben? Erst nicht, wir haben immer gesagt, nur das, was in der Nacht gewesen ist, zugeben und davor nichts, also das, was eine halbe Stunde später auf dem Revier habe ich halt zugegeben, was in der Nacht gewesen ist. Mhm. Hast du denn irgendwann ganz... Der entkommen ist, haben wir nicht verpfiffen. Ja. Und hast du denn irgendwann ganz die Karten auf den Tisch gelegt? Ja, ja, erst, also dann haben sie uns in U-Haft gepackt, 12 Stunden lang. Mhm. Und da sind wir auch ziemlich mürbe geworden und am nächsten Morgen haben sie uns rausgeholt, haben uns nochmal verhört. Ja, und da kam also immer noch nichts gesagt. Dann kam meine Mutter mit meiner Schwester vorbei. Mhm. Und da war auch, also sag ich mal, so großes Drama auf der Wache. Wir haben alle geweint und danach habe ich die Karten voll auf den Tisch gepackt, weil mir da zu viel war. Ja. Zu was, du warst ja immer, oder wart ihr ja immer noch sehr jung, als ihr gefasst worden seid. Zu was seid ihr verurteilt worden? Also, jeder hat ein Jahr Jugendstrafe bekommen. Ja. Und dann halt zwischen 2 und 3 Jahren Bewährung. Das war halt nach der Schwere und nach der Menge der Taten. Ja, ja. Also ich persönlich habe 3 Jahre Bewährung bekommen. Und du warst aber auch im Jugendknast. Ne, im Jugendknast war ich nicht. Du warst ja nicht im Jugendknast. Das ist auch Bewährung. Das Jugendstrafe ist auch Bewährung. Verstehe. Mhm. Ja. Ja, und 150 Sozialstunden. Mhm. So, nun bist du heute 18 Jahre alt. Ja. Danach ist nie wieder irgendwas passiert diesbezüglich. Nee, überhaupt nicht. Wie denkst du heute, nach doch einigen Jahren, über deine Tat? Also über deine Taten? Ich würde alles dafür tun, da wieder rückgängig zu machen, weil das ist so scheiße. Mhm. Auch allein. Wenn man das irgendwo angeben muss beim Arbeitgeber oder sowas, hast du schon mal was gemacht und dann, also dann, wenn man das auf den Tisch legen muss, dann gucken die direkt schon komisch und das verfolgt einen schon. Wie ist denn dein Verhältnis? Ich musste ja auch vom Gericht aus halt so ein paar, also da wo ich eingebrochen bin, die Besitzer oder die Leute, die da wohnten, die musste ich halt treffen. Das war so ein Täter-Opfer-Ausgleich. Ach so, und das war auch schon ziemlich krass. Das glaube ich. Wie haben denn die Leute reagiert, als die dich dann sahen und ihr euch gegenüber saßt? Ja, also das war im Prinzip von deren Seiten aus nur Wut und Hass. Also das konnte ich auch verstehen. Und man saß dann da und dann war halt auch noch einer vom Gericht dabei. Hast du denn das versucht, bei denen vielleicht irgendwie wieder gut zu machen? Bei den Leuten, sofern das irgendwie möglich ist? Ja, also das, was möglich war, den Schaden zu ersetzen, das ist also auch geschehen. Nur von der Wohnungsverwüstung, der Schaden, der war so hoch, den konnte ich bis heute noch, also der beläuft sich, also für 5 Leute wir waren da mit 5 Leuten drin, und der beläuft sich zurzeit auf ca. 30.000 Euro. Das heißt, du musst auch noch in Zukunft weiter abzahlen, oder wie geht das? Ja, das steht noch in der Verhandlung aus. Ach, immer noch? Der Typ, bei dem wir eingebrochen hat, der eingebrochen haben und da verwüstet haben, der versucht jetzt also noch ziemlich dreist, also uns abzuzocken, sag ich mal. Naja, okay, dann wollen wir jetzt mal nicht weiter. Der rechnet Sachen ab, die sind gar nicht kaputt gewesen. Das, das ist auch auf den Tatortfotos zu sehen. Auf jeden Fall bei dir auf deiner Seite große Reue. Ja. Große Reue und auf jeden Fall auch der feste Vorsatz, Ich mache sowas nie wieder, niemals, ja. niemals wieder, weil ich so viel anrichten kann. Und du siehst jetzt schon bei diesen Taten, die du hinter dir hast, wie sehr einen das belasten kann. Ne? Ja, sehr, auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir für dein Leben alles Gute und hoffe, dass du bei den Vorsätzen noch bleibst. Aber ich bin ganz guter Dinge, so wie du gesprochen hast gerade. Ja. Alles Gute, alles klar. Dennis. Tschüss. Okay, tschüss. Eva, 46 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Eva. Ich wollte mich mal bei dir melden. Ich habe ein ganz anderes Problem. Es ist nicht so krass, aber es ist auch so nicht bitter. Ich habe damals 76 ein Kind gekriegt, das erste. Mhm. Und jetzt haben wir ja 2002. Mhm. Hätte ich eigentlich 6 Kinder. Das heißt, 5 leben und das 6. ist gestorben. Mhm. Oder sagen wir, das 5. ist gestorben und das 6. ist ein Kind, was ich habe wegmachen lassen. Ja. Und ich hatte 2 von den Kindern leider zur Adoption freigegeben, weil ich damals noch unerfahren war und das Jugendamt hatte mir auch geraten, dass ich das zur Adoption freigeben sollte, weil ich eben vielleicht überfordert wäre. Das heißt, du hast 2 Kinder zur Adoption freigegeben von deinen Kindern? Ja, ja. Und verstehe ich das richtig, dass das in unser Thema insofern passt, dass du sagst, ich habe große Schuld auf mich geladen, weil ich diese Kinder damals weggegeben habe? Ja. Wie alt sind die Kinder heute? Das eine Kind, die Sandra, das ist das zweite Kind, die ist 83 geboren und die Alette dann 84. Das ist also ein Jahrgang hintereinander. Ja. Weißt du, wo die Kinder sind? Nein, das ist das, was nicht so bitter stimmt. Ja. Ich habe viele Mal habe ich das auch schon verdrängt. Mhm. Aber es kommt auch vor, dass es auch ganz krass im Gemüt, ich hatte auch eine Psychose und ein Alkoholproblem, im Gemüt dann tief sitzt. Also du hast jetzt gerade so viele Zahlen genannt, da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. 2 sind zur Adoption freigegeben. Ja, ja. Und wie viele Kinder hast du jetzt noch? Jetzt habe ich nur meine Tochter Marlene, das ist Jahrgang 85. Ja, wie viele Kinder hast du jetzt noch? Wir müssen mit den Jahrgängen. 5 im Ganzen. 5 im Ganzen und 2 sind zur Adoption freigegeben. Wie ist das damals gelaufen? Wie alt waren die Kinder, als du sie zur Adoption freigegeben hast? Die Sandra, also eigentlich die Sandra war direkt nach der Geburt und die Alette, die war krank gewesen und da hat die vom Jugendamt die Frau damals gesagt, den Schwestern dort im Krankenhaus schon, dass sie das Kind dort behalten und ich dann die Marlene behalte und die Alette sollte dann eben erstmal wie vorbehalten bleiben und wollten dann die Stufe übergehen, dass sie dann zur Adoption freikommt, weil die noch relativ jung war. Wie lange hat es denn gedauert, bis sie dann adoptiert wurde? Ja, ich habe das eigentlich kurz danach schon erfahren. Ich glaube, das waren 2-3 Monate. Ach so. Du nennst immer so diese Namen von den beiden Kindern, von den beiden Mädchen. Die können ja heute ganz anders heißen, ne? Du hast die so genannt damals, ne? Ja. Das ist dann so, wenn man die Kinder zur Adoption frei gibt, dass man wirklich gar nichts erfährt, ne? Man weiß überhaupt nicht, wo die hinkommen. Ne? Das ist so. Und selbst wenn du jetzt forschen würdest wollen, kriegst du nichts raus, ne? Ja, Domian, das war in der DDR so. Ich weiß nicht, ob das heute auch so ist nach der Wende. Ach so. Ich habe erfahren, dass es auch jetzt in den Talkshows bei der Vera oder bei der Bärbel oder auch bei der Arabella, ich weiß nicht, habe ich auch schon gehört, dass man Forschungen anstellen kann und da vielleicht erfahren kann. Es ist vielleicht auch schwierig. Ich betrachte das für mich auch schwierig, weil ich jetzt mit der Psychose damit vielleicht ein bisschen schwer zurechtkomme. Ja. Habe also, ich manchmal schon dran gedacht. Also du machst dir Vorwürfe, dass du das damals gemacht hast. Mhm. Und du spekulierst wahrscheinlich tausendfach, was ist aus den Mädels geworden? Ja. Wo leben sie? Leben sie gut? Haben sie ein schönes Zuhause? Vielleicht haben sie ein schönes Zuhause, vielleicht haben sie auch kein schönes Zuhause. Sind sie gesund? Und so weiter. Mhm. Ne? Solche Gedanken gehen einem wahrscheinlich durch den Kopf dann. Ja. Wenn du sie heute sehen würdest, wenn sie dir gegenüber säßen, und sie dich fragen würden, Mama, warum hast du uns denn damals weggegeben? Ja, das würden sicherlich so beiderseitig würde das wahrscheinlich sein. Vielleicht würden die Kinder fragen, warum hast du mich weggegeben? Mhm. Und ich würde wieder sagen, ich war damals immer alleinstehend enttäuscht von den Männern. Mhm. Und ich musste dann mit meiner Unerfahrenheit einfach einen Weg finden, wie ich dann am besten zurechtkam. Mhm. Und ich bin manchmal, wie sagt man so schön, auf die Schnauze gefallen. Mhm. Ist ein schlechtes Wort, aber so. Da muss ich mal ganz blöd fragen, bin ich nicht so informiert. Wie war denn das damals in der DDR mit der Verhütung? Oh Gott. War das kompliziert? Gab es da die Pille? Konntet die ihr Pille die? Die Pille gab es auch schon, ja. Aber ich glaube, ich war dann vielleicht auch ein bisschen unbewusst leichtsinnig. Ich hab nicht so intensiv daran gedacht, wenn du eine Enttäuschung hast oder wenn du verlassen wirst oder sitzen gelassen wirst und du kommst dann, oder willst das Kind erstmal nicht haben, dass du dich dann so schützen kannst. Ich habe ja auch, das letzte Kind ist eine Unterbrechung, eine Schwangerschaftsunterbrechung, und das wollte ich eigentlich auch nie. Ich habe zum Glück nur einmal das so gemacht, aber ich hätte es eigentlich niemals gemacht. Also, das kann ich natürlich verstehen, dass man so etwas dann das ganze Leben mit sich herumträgt. Überlegst du wirklich in der nächsten Zeit, vielleicht wenn du selbst psychisch ein bisschen stabiler bist, dich noch mehr schlau zu machen, ob du was rauskriegst und ob du recherchieren möchtest? Ja, ich habe schon mal dran gedacht, dass ich dann vielleicht mal auf das Jugendamt gehen könnte, ob die mir heute was sagen würden. Damals hätte ich da keine Chance gehabt in der DDR-Zeit. Ja, ich weiß nicht, wie die Rechtslage heute ist. Es kann aber sein, dass man das irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde es dir persönlich wünschen und vielleicht auch den beiden Mädels, weil die sind ja sicher auch daran interessiert, wo sind meine Wurzeln, ne? Woher komme ich, wer ist meine Mama und was ist damals passiert. Ja. Eigentlich, ich glaube, grundsätzlich ist es gut, wenn die Leute sich ja später wieder treffen, die Kinder und auch die leiblichen Eltern. Ich würde es dir und würde es euch von Herzen wünschen, Eva. Alles Gute. Ja, gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Kai, 31 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, grüß dich. Hallo Kai. Welche Schuld geht es bei dir? Ja, ich habe meinem Freund mit HIV angesteckt und habe da eigentlich ein ziemlich großes Problem mit. Wir haben uns vor ein Jahr und zwei Monaten kennengelernt und sind dann auch ziemlich schnell zusammengezogen. Und wusstest du damals schon, dass du HIV-positiv bist? Nee, das kam erst daraus, als mein Freund drei Monate später ist er mir zu Hause regelrecht abgeklappt, war nicht mehr ansprechbar. Ich habe dann den Notarzt angerufen und ist dann ins Krankenhaus gekommen, wurde dann drei Wochen behandelt auf eine verschleppte Magen-Darm-Grippe und allgemeine Grippe, und jetzt sollte wohl zusammen halt den Kreislauf geschwächt haben. Bis sie dann irgendwann nach drei Wochen nicht weitergekommen sind, und dann haben sie gefragt, ob sie nicht einen Test machen dürfen, und hat er gesagt, na klar, kein Problem. Ja, und dann haben sie festgestellt, dass das hat. Ach, du hast das quasi über ihn erfahren? Durch ihn hast du es erfahren? Dann sind wir davon ausgegangen, dass er mich wahrscheinlich angesteckt haben wird. Dann bin ich halt zum Test gegangen und da kam halt dann raus, dass meine Werte so schlecht sind oder weiter fortgeschritten ist, dass man halt ablesen kann, dass es halt schon länger ist, also ein bis zwei Jahre halt, hat mir die Ärztin damals gesagt. Naja, und nun ist ja dadurch auch immer noch nicht klar, dass du ihn angesteckt hast. Es kann ja immer noch sein, dass es parallel gelaufen ist. Oder? Nee, also bei ihm, also wo dieses Zusammenklappen gekommen ist, meinte dann auch diese Ärztin, dass das eigentlich dieses Vierteljahr ist. Wenn man ein Vierteljahr rum ist, dann steigt sonst die Werte drastisch hoch. Ach so. Und es kann also nicht sein, dass er sich das vorher vor eurer Beziehung schon irgendwo geholt hat. Wäre eigentlich nicht möglich, weil die letzte Beziehung war mit der Frau gewesen und bei der weiß er 100%, dass sie es nicht ist. Also es muss wirklich durch mich sein. Ihr seid jetzt auch noch zusammen im Moment. Wir sind auch noch zusammen, ja. Wie hat sich denn nun diese Erkenntnis, die da dann zutage trat? Na, für mich war es eigentlich am Anfang, wo ich auf HLR ist es, dachte, dass er mich angesteckt hat, überhaupt kein Problem. Also ist es für ihn ein Problem, umgekehrt? Nee. Auch nicht? Also am Anfang, wo er dachte, dass er mich angesteckt haben könnte, war es ein Problem. Also das ist jetzt genau das Spiel, was ich jetzt andersrum haben, war dann vorher mit ihm, dass er halt ein großes Problem hat. Ich wollte gerade sagen, wie absurd das, was für Gefühlsschwankungen. Ne? Einmal denkst du, er mich, und dann wieder umgekehrt, ist ja Wahnsinn. Und dann kam halt auch ziemlich schnell raus, dass ich auch mit Medikamenten schon anfangen musste und nehme jetzt auch schon seit Anfang April Medikamente. Und man wird natürlich jeden Tag morgens um 6 und abends um 6 dran erinnert. Und also was ganz wichtig ist ja erstmal für mich, wie geht es dir gesundheitlich im Moment und wie geht es deinem Freund im Moment? Befunde sind jetzt alle super bei mir, also können gar nicht besser sein, außer halt die Blutplättchen, die sind halt sehr weit unten. Und bei ihm kommt halt fast ständig irgendeine Grippe, ein Schnupfen. Also er hat ständig irgendwas. Die Drüsen sind angeschwollen und wird also fast täglich nicht bewusst meine Medikamente dran erinnert, sondern auch daran. Obwohl er mir keinen Vorwurf macht. Aber ich selber bin halt schuld, ich hätte da für sorgen müssen und naja und. Also die Schuld insofern, dass du nicht aufgepasst hast, und die Schuld insofern, dass du dich nicht hast testen lassen, bevor du in die Beziehung gegangen bist und einen ungeschützten Geschlechtsverkehr mit deinem Freund hattest. Richtig, ja. Ja. Aber wie schön, dass ihr beide zusammen seid und dass er dir das nicht so verübelt und dass ihr weiter zusammenhaltet jetzt. Ja, das ist wohl wahr. Aber wie gesagt, manchmal denke ich schon, ob das nicht gerade nur durch dieser positive zusammengehalten. Also hätte ich das vorher erfahren, hätte ich so die Beziehung beendet. Aber ich muss Sie wirklich nochmal fragen, wieso hast du dich nicht, bevor du jetzt in diese feste Beziehung mit deinem Freund gegangen bist, hast du einen AIDS-Test machen lassen? Naja, weil ich habe bis vor, also mein Coming-out ist 4 Jahre her und habe vorher eine feste Beziehung mit Frauen gehabt, habe dann die Regel mit ihm mein Blut gespendet und dann kommt ja halt diese Coming-out-Zeit und dann ist ja, man ist mehr in diesen Randgruppen und diese Gruppen, die man halt nicht mehr spenden dürfen, habe es dann sein lassen und habe dann aber nur 4 Beziehungen geführt und die 4 Beziehungen waren fest gewesen und das war ja, am Anfang Schutz und dann irgendwann Vertrauen und dann war es nicht gewesen. Ich habe leider zu 3 von den 4 keinen Kontakt mehr und weiß auch nicht, von wem ich das habe. Und das ist auch das nächste Problem, wo ich dann so sitze, warum? Von wem? Ja. Wer hat mich damit angesteckt? Und also du bist da zu naiv rangegangen, ne? Ja. Kai, wir können leider nicht weiterreden, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ich wünsche dir und deinem Freund alles Gute, von ganzem Herzen wirklich. Ja. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Michael Wiesmann, morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht.